Im Mittelalter waren die Juden aus England und Frankreich vollständig und aus Deutschland zum größten Teil vertrieben worden und hatten sich meistenteils in Polen, in der Ukraine und im Baltikum angesiedelt. Dort entwickelten sie das typische Jiddisch mit den slawischen Elementen und vor allem eine besondere Kultur. Die spezifische Kultur der osteuropäischen Juden und der hohe Status, den Intellektuelle und Gelehrte in ihren Gemeinwesen besaßen, führten hier zu einer überdurchschnittlichen Vermehrung der besonders Intelligenten. Wiederholt überstanden sie Pogrome. Die Juden im Deutschen Reich und in der Habsburger Monarchie stammten größtenteils von Rückwanderern aus den osteuropäischen Siedlungsgebieten ab. Erklärt wird die durchschnittliche höhere Intelligenz der Juden mit dem außerordentlichen Selektionsdruck, dem sie sich im christlichen Abendland ausgesetzt sahen. Herkömmliche Handwerksberufe wie auch die Landwirtschaft waren ihnen lange versperrt. Umgekehrt waren die Christen lange im Geld- und Finanzwesen durch das Zinsverbot behindert. Die Juden wurden in Handel, Banken und intellektuelle Berufe abgedrängt. Die Schriftgelehrten genossen besonderes Ansehen. Der Rabbi hatte hohe Fortpflanzungschancen, weil er die reiche jüdische Kaufmannstochter heiraten konnte. Eine über Jahrhunderte betriebene Familien- und Heiratspolitik, die dem intellektuellen Element überdurchschnittliche Fortpflanzungschancen gab, führte allmählich zur Ausbildung der überdurchschnittlichen Intelligenz. Der vor dem Weltkrieg ermittelte Intelligenzvorsprung der europäischen Juden kam in einem gemessenen IQ von durchschnittlich 115 zum Ausdruck. Noch heute wird bei den Juden Nordamerikas eine solche Größenordnung ermittelt. Und auch sie sind weit überdurchschnittlich in der Wissenschaft, in den intellektuellen Berufen und im Geschäftsleben repräsentiert. Deutsche Wissenschaftler jüdischer Herkunft waren vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich an der Grundlegung der Intelligenzforschung beteiligt, etwa der Psychologe Wilhelm Stern, geboren 1871 in Berlin, Mitbegründer der Universität Hamburg, der sich vor dem Ersten Weltkrieg ein Jahrzehnt um die Normierung von Intelligenztestwerten bemühte und 1912 den Begriff des Intelligenzquotienten prägte. Er emigrierte 1935 in die USA und verstarb dort 1938. Der Psychologe Wilhelm Peters, geboren 1880 in Wien, untersuchte anhand von Zeugnissen den Zusammenhang zwischen den Schulleistungen von Eltern und Kindern sowie den Einfluss der Vererbung auf die geistige Leistung von Kindern und errechnete eine durch Vererbung zu erklärende Geschwisterkorrelation von 0,42. Wenn man natürliche Selektion als Ergebnis der unterschiedlichen Lebensbedingungen von Ethnien annehmen müsse, so sein Schluss aus den vertiefenden Studien zur Vererbung von Begabungen, könne man die Möglichkeit erblicher Unterschiede zwischen Ethnien auch im Psychischen nicht ausschließen. Peters musste am 28. April 1933 seinen Lehrstuhl in Erfurt räumen. Er emigrierte in die Türkei, wo er 1937 an die Universität Istanbul berufen wurde. Sein 1923 unterlegener Bewerber um den Lehrstuhl in Erfurt wurde später Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und wetterte 1938 auf dem 16. Kongress dieser Gesellschaft gegen die, Zitat, jüdischen Intelligenztests von William Stern, die eindeutig auf einen bei Juden stark vorwaltenden Intelligenztypus eingerichtet seien. Für die deutschen Herrenmenschen war ein Intelligenztest, bei dem Juden mit 115 abschnitten, deutsche Herrenmenschen dagegen durchschnittlich nur mit 100, inakzeptabel. Doch nicht nur die Nazis lehnten Intelligenztests wegen des angeblichen jüdischen Charakters ab. Auch in der Sowjetunion wurde 1931 die Anwendung von Fragebogen und Tests verboten, weil die Ergebnisse von Intelligenztests aus den 20er Jahren den Machthabern ideologisch nicht passten. Genetiker wurden während der großen Säuberungen massiv verfolgt, denn in der Sowjetunion war man nicht nur gegen Intelligenztests, sondern bestritt auch die Gültigkeit der Mendelschen Gesetze. Das Verbot von Intelligenztests wurde nach 1945 auf alle sozialistischen Bruderstaaten ausgedehnt. Dieses Verbot wurde in der DDR seit Anfang der 70er Jahre unterlaufen. Die Ergebnisse blieben unter Verschluss.